Hallo Manuel. Hallo Till. So, eine Woche ist rum. Die neue Sendung Liquid News geht jetzt hier in die Produktion. Wir stellen euch wieder neue Initiativen vor. Wir würden euch gerne begonnene Abstimmungen vorstellen. Da gibt's aber diese Woche keine. Und wir werden euch zum Schluss nochmal die gelaufenen Abstimmungen vorstellen. Ich fange mal an mit einer neuen Initiative zum Thema 130. Und zwar geht es dabei um die Mitgliedschaft in Themenbereichen innerhalb von Liquid Feedback. Und zwar möchte der Antragsteller mit seiner Initiative bewirken, dass User, die sich nicht regelmäßig am System anmelden, dass deren Account quasi gesperrt wird oder beziehungsweise deaktiviert wird. Hintergrund ist so ähnlich wie bei den Delegationen. Also es soll verhindert werden, dass jemand sich am System nur einmal anmeldet, Delegationen erteilt und sich dann nicht weiter aktiv einbringt. Dasselbe Problem gibt es dann natürlich auch bei den Quoren in den Themengebieten. Das heißt, wenn die User sich einmal als Interessenten für ein Themengebiet angemeldet haben und dort nicht aktiv werden, dann sind sie aber dennoch immer mit in der Zahl berücksichtigt, die erforderlich ist, um eine Initiative über ein Quorum zu heben. Und der Antragsteller möchte eben, dass dies genauso gehandhabt wird wie die Delegation. Die Begründung könnt ihr euch durchlesen. Und nächstes Thema macht der Manuel. Genau, wir haben nämlich jetzt eine Initiative zum Thema 131 aus dem Themenbereich Außenpolitik von der Gudridur. Und zwar geht es darum, die Initiative heißt Option der Einwanderung durch Beitrag an die Gesellschaft. Dort geht es darum, dass gefordert wird, jeder Mensch soll, der den Wunsch hat, nach Deutschland einzuwandern, die Möglichkeit dazu erhalten, allerdings einen Beitrag dafür leisten. Das heißt, in der Initiative wird genannt, man soll dann als potenzieller Einwanderer einen Zivildienst, einen Wehrdienst oder einen Geldbetrag leisten. Und zwar wird es damit begründet, dass jeder eben unabhängig von der Herkunft die Möglichkeit haben soll, sein Glück zu suchen, aber eben bei der Aufnahme in einer Solidargemeinschaft in dieser Initiative speziell noch herauskristallisiert, einer, die eventuell bald, wie wir es möchten, ein BGE hat, dass es da nicht einfach so möglich sein soll, sondern es sich verdient werden muss. Das fordert der Antragsteller. Weiteres könnt ihr euch natürlich da angucken. Jo, dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Thema. Das nächste Thema 132 hat zwei konkurrierende Initiativen. Wir beginnen mal mit der ersten, die eingestellt wurde. Und zwar hat die Initiative den Titel Kommunalpolitische... Oh, Entschuldigung, da habe ich mich jetzt vertippt. Sekunde. Also die ursprüngliche Initiative hat den Titel Initiative zur Kommunalwahl 2014. Traue keinem über 25. Und zwar stellt der Initiator dort den Antrag, der Landesvorstand wird beauftragt, für die Kommunalwahl 2014 eine Kampagne ins Leben zu rufen, die das Ziel hat, in möglichst vielen Orten Wahllisten aufzustellen mit Jugendlichen im Alter unter 25 Jahren. Die Ortsverbände, die sich der Kampagne anschließen wollen, sollen dabei unterstützt werden, ein öffentliches Auswahlverfahren in Klammern Casting durchzuführen. Also es geht ihm darum, dass mehr Jugendliche in der Kommunalpolitik mit Verantwortung übernehmen sollen. Er bezieht sich hier deutlich auf unter 25-Jährige, hat da auch eine sehr ausführliche Begründung zugeliefert. Die könnt ihr euch gerne ansehen und dort Anregungen einbringen, unterstützen oder euch das für die Abstimmung vormerken. Das war die ursprüngliche Initiative. Wie gesagt, zu dem Thema 132 gibt es eine konkurrierende Initiative. Die werde ich jetzt eben vorstellen. Und zwar lautet dort der Antrag, der Landesparteitag möge beschließen und an passender Stelle ins Wahl- oder Grundsatzprogramm aufnehmen. Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass jedem kommunalen Mandatsträger jeweils ein oder zwei junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren als Politiklehrlinge auf Augenhöhe begleiten sollen. Also er möchte dort keine Altersdiskriminierung in Gänsefüßchen. Das hat er auch so in der Einleitung geschrieben. Aber er möchte natürlich auch den Gedanken unterstützen, dass Jugendliche in der Kommunalpolitik schon mit an den politischen Alltag herangeführt werden und möchte das eben mehr in Form einer begleitenden Tätigkeit sehen. Diese beiden Anträge sind, wie gesagt, konkurrierend. Thema ist das Thema 123 und das könnt ihr euch gerne ansehen, Anregungen einbringen und abstimmen. Dann haben wir noch eine Initiative zum Thema 133 aus dem Bereich sonstige innerparteiliche Angelegenheiten von Jakob Jürgen. Und zwar heißt diese Initiative Aufstellung iterativ mit Mehrheitswahl. Dort geht es um das Wahlverfahren für die Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl nächstes Jahr, wie wir sie in NRW machen sollen. Und zwar möchte der Initiator, dass die Listenplätze einzeln gewählt werden, beginnt mit dem ersten Listenplatz, und das Wahlverfahren die Mehrheitswahl sein wird, sodass also jedes stimmberechtigte Mitglied für jeden Listenplatz genau eine Stimme hat, auch wenn es dort mehrere Kandidaten gibt. Und dann derjenige Kandidat gewählt ist, wer die einfache Mehrheit erreicht. Wenn kein Kandidat im ersten Wahlgang die einfache Mehrheit erreicht, so soll eine Stichwahl stattfinden zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, soll mit Ja oder Nein abgestimmt werden und gewählt ist, wenn jemand mehr Ja als Nein-Stimmen auf sich vereinigen kann. Und die Liste wird geschlossen, wenn eine gewisse Menge an Listenplätzen besetzt ist oder kein Kandidat eine Mehrheit auf sich vereinigen kann. Das ist das, was er fordert. Er begründet es vor allem damit, dass er weder Approval Voting noch Präferenzwahl nach Schulz-Methode als eine gute Wahlmöglichkeit hält für unsere Landesliste. Warum er das denkt, das solltet ihr euch besser selbst durchlesen. Thema 133, Initiative Aufstellung iterativ mit Mehrheitswahl. Ja, das waren eigentlich schon die 9 Initiativen der vergangenen 7 Tage. Das heißt, wir kommen jetzt, würden eigentlich zu dem Kapitel kommen, laufende Abstimmung. Da gibt es aber aktuell keine, also beziehungsweise begonnene Abstimmung. Deswegen überspringen wir diesen Punkt und kommen direkt zum letzten Punkt des heutigen Tages, und zwar die abgeschlossenen Abstimmungen. Da haben wir zuallererst die Betriebssportmannschaft Wassersport. Das war ein Antrag, der in einer Landesvorstandssitzung gestellt wurde und den der FITZ dann nochmal in Liquid Feedback zur Abstimmung gestellt hat. Der Antrag wurde in Liquid Feedback angenommen, wenn auch relativ knapp, aber doch durch. Und es wurde auch gestern in der Vorstandssitzung beschlossen, dass der Carsten jetzt quasi damit beauftragt ist, dieses Projekt dann auch voranzuführen und weiter zu verfolgen. Und eine weitere abgeschlossene Abstimmung war die quotenfreie Einstellungspraxis. Da ging es dem Antragsteller darum, dass keinerlei Gruppen, egal ob Religion, Hautfarbe, Herkunft und so weiter, irgendwie ein Quorum erhalten sollte bei Einstellungen, sondern es sollte völlig neutral eingestellt werden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja genau, es war ein Antrag an die Landesregierung, also es geht um die Beschäftigung der Landesregierung, und dieser Antrag ist auch durchgegangen, auch relativ knapp mit 37 zu 30 Stimmen, also 37 Ja, 30 Nein, 7 Enthaltungen. Und damit ist der Antrag durch, und ob der Antragsteller das jetzt weiter verfolgt, ob das irgendwie eine Initiative an die 20 Piraten war, das müssen wir dann mal weiter verfolgen. Ja, und damit hätten wir eigentlich schon diese Woche nachbereitet. Wir würden uns natürlich freuen, nächste Woche etwas mehr berichten zu können. Deswegen seid ihr alle herzlich dazu eingeladen, auch selbst Initiativen zu starten oder euch einfach nur weiter mit den Initiativen der anderen zu beschäftigen. Manuel, hast du noch was? Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, bleibt uns treu, hört uns nächste Woche wieder. Und sagt weiter, dass ihr uns hört, damit uns möglichst viele Leute hören. Ja, wunderbar. Dann war es das eigentlich auch schon. Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, sonntags 18 Uhr im Mumble haben wir noch den Liquid Talk, wo wir uns eigentlich mit euch über die laufenden Initiativen unterhalten wollen. Da kann man mal so ein bisschen Meinungen austauschen, Argumente austauschen. Ihr seid dazu alle recht herzlich eingeladen. Beginn ist 18 Uhr und wir treffen uns immer in dem Raum Sonstiges Squad Pogo. Alles klar, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und vielleicht bis Sonntag. Tschüss. Tschüss.